Erster dieser Männer kamen zu David nach Ziklag. David floh vor Saul. Die Männer waren starke Helden. Zweiter, sie hatten Bogen. Sie warfen Steine mit beiden Händen. Sie schossen auch Pfeile. Sie waren Verwandte von Saul. Dritter, Ahisa war der Chef. Jos war auch dabei. Sie kamen aus Gibea. Auch Jesiel, Pelet, Baracha und Jehu waren da. Vierter, Jesmaja aus Gibeon war ein Held. Er führte 30 Männer an. Auch Jeremia, Jahasiel, Johanan und Josabad waren dort. Fünfter, Eleusai, Jeremot, Bealja, Semaja und Sephatja kamen aus Haref. Sechster, Elkana, Jesia, Azarel, Jöser und Jasobim waren aus der Familie Kora. Siebter, Joela und Sebadja waren Söhne von Jeroham aus Gedor. Achter, Männer vom Stamm Gad kamen zu David. Sie waren mutige Soldaten. Sie hatten Schilde und Speere. Sie waren stark wie Löwen. Sie waren sehr schnell. Neunter, Esa war der erste Chef. Obadja war der zweite. Eliab war der dritte. Zehnter, Mismana war der vierte. Jeremia war der fünfte. Elfter, Attai war der sechste. Eliel war der siebente. Zwölfter, Johanan war der achte. Elsabad war der neunte. Dreizehnter, Jeremia war der zehnte. Machbanai war der elfte. Vierzehnter, diese Männer waren Anführer. Der Schwächste war wie 100 Männer. Der Stärkste war wie 1000 Männer. Fünfzehnter, sie gingen durch den Fluss Jordan. Das Wasser war sehr hoch. Sie jagten alle Feinde im Tal weg. Sechzehnter, auch Männer von Benjamin und Juda kamen zu David. Siebzehnter, David fragte, kommt ihr als Freunde? Wollt ihr mir helfen? Dann bin ich euer Freund. Gott sieht alles. Achtzehnten, Gottes Geist kam über Amasai. Er sagte, wir helfen dir, David. Dein Gott hilft dir auch. David machte sie zu Anführern. Neunzehnter, Männer von Manasse kamen zu David. David wollte mit den Philistern kämpfen. Aber die Philister schickten David weg. Sie hatten Angst vor ihm. 20. David ging nach Ziklag. Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu und Ziletai kamen zu ihm. Sie waren Chefs aus Manasse. 21. Sie halfen David gegen Räuber. Sie waren tapfere Männer. Sie wurden Anführer in der Armee. 22. Jeden Tag kamen mehr Leute zu David. Seine Armee wurde sehr groß. Sie war wie eine Armee Gottes. 23. Viele Anführer kamen nach Hebron. Sie wollten David zum König machen. So hatte Gott es gesagt. 24. Vom Stamm Juda kamen 6800 Männer. Sie hatten Schilde und Speere. 25. Vom Stamm Simeon kamen 7100 tapfere Soldaten. 26. Vom Stamm Levi kamen 4600 Männer. 27. Jojada war ein Chef der Familie Aaron. Er brachte 3700 Männer mit. 28. Zadok war ein junger Held. Seine Familie hatte 22 Anführer. 29. Vom Stamm Benjamin kamen 3000 Männer. Viele von ihnen halfen früher Saul. 30. Vom Stamm Ephraim kamen 2800 Männer. Sie waren berühmt und mutig. 31. Vom halben Stamm Manasse kamen 1800 Männer. Sie sollten David zum König machen. 32. Die Männer von Issachar waren klug. Sie wussten, was Israel tun sollte. Es waren 200 Chefs. Alle hörten auf sie. 33. Vom Stamm Sebulon kamen 50.000 Soldaten. Sie hatten viele Waffen. Sie halfen David treu. 34. Vom Stamm Naphtali kamen 1000 Anführer. Mit ihnen kamen 3700 Männer mit Schilden und Speeren. 35. Vom Stamm Dan kamen 28.600 Soldaten. 36. Vom Stamm Asser kamen 40.000 Soldaten. Sie waren bereit für den Krieg. 37. Von der anderen Seite vom Jordan kamen 120.000 Männer. Sie hatten viele verschiedene Waffen. 38. Alle Soldaten kamen nach Hebron. Sie machten David zum König. Alle waren sich einig. 39. Sie blieben 3 Tage bei David. Sie aßen und tranken zusammen. Ihre Freunde gaben ihnen Essen. 40. Die Nachbarn brachten viel Essen auf Tieren. Es gab Brot, Obst, Wein und Fleisch. 41. Alle Menschen in Israel waren sehr froh über David.